Fischers Fritz von Sabine Stein. Ja, wir hatten eine schlimme Durststrecke. Dorsch, Butt, Hering, da ging ja fast nichts. Aber das nächste Jahr wird gut. Das weiß ich. Du hast eine Woche. Ja, ich würde ja, wenn ich könnte. Aber keine Chance, ehrlich. Eine Woche und keine Sekunde länger. Danach schicke ich meine Leute zu dir nach Hause. Sie werden mir wehtun, Fide. Erst tun sie mir weh und dann bringen sie mich um. Davon kriegt dieser Usakow sein Geld auch nicht wieder zu. Oh, mir ist schlecht. Und ich sag noch, lass mich das regeln. Du bist für sowas einfach nicht tough genug. Was mache ich denn jetzt? Na, ich würde mal sagen, du lässt dich gerade volllaufen. 30.000 plus Zinsen noch. Ich bin praktisch schon tot. Nun mach mal halblang, Arne. Wir fahren jetzt nach Hause und du schläfst dich aus. Und dann besorgst du dem Blätten sein Geld. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will hier sitzen und mein Bierchen trinken. Ist vielleicht das letzte Mal. Bitte. Aber sag mal, wenn du dich unbedingt weglöten musst, ne, geh ich noch mal eine Stunde los. Wo ich schon mal in Hamburg bin. Feierabend. Kommen Sie morgen wieder. Ich will kein Auto kaufen. Ich bin ein Kollege von Arne Busch. Mit dem ist alles geklärt. Der weiß, was er zu tun hat. Vielleicht hat er sich nicht klar genug ausgedrückt, der Herr Busch. Aber er hat das Geld im Moment nicht. Das ist Fakt. Und da ändern auch Drohungen nichts dran. Noch so ein Komiker. Wenn er es nicht zurückzahlen kann, hätte er sich nichts leihen dürfen. Bei 20% Zinsen sind ja wohl ein paar Monate Verlängerung drin. Bei euch in der Provinz läuft es vielleicht so. Aber in der Großstadt hält man sich an Verträge. Richte deinem Freund aus, die Frist läuft. Und ab jetzt sind es 5.000 Euro mehr. Überziehungszinsen. Hast du das, Fischkopf? Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder die Wetterfee von Antenne Schleswig mit den Aussichten auf einen perfekten Sommertag. Holen Sie Kleid oder kurze Hosen aus dem Schrank. Vergessen Sie auch die Sonnenmilch nicht. Gehen Sie Eis essen. Was ist mit dir? Bist du krank? Nee. Ist was laut worden gestern. Hau was zu beschicken. Geschäftlich. Hm. Vater ist nicht da. Ich bin Doktor. Hm. Wie geht's ihm heute? Woran's schon im total gone. Wenn du was mit ihm zu besnacken hast? Nee. Wär nix von Belang. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Ja, klar. Alles wie immer. Moin! Ach du. Moin, Brudersen. Wer hat dir denn das Pfeilchen verpasst? Ist wohl schwere See gewesen. Ach das. Ich hatte gestern ein paar Bier zu viel. Mach's kurz, die Arbeit wartet nicht. Ich hab ein Problem. Ich steck mächtig in der Scheiße, Mikey. Mikey, ja? Auf einmal. Michel Brodersen. Matthias Mike. Frischfisch, Salate, Partyservice. Auf jedem Wochenmarkt im Landkreis hat er einen Wagen mit seinen Fischbrötchen stehen. Aber über Matthias ist er im Grunde längst drüber weg. Kauft auf dem Großmarkt in Hamburg Doraden, Seeteufel und Scampi zu. Scampi. Aber wenn einer sich schon Mike nennt... Was willst du, Arne? Ich brauche 30.000 Euro. Bis Montag. Ja, ich habe einen Kredit aufgenommen und der Typ will bis Montag sein Geld zurück. Und da kommst du zu mir. Weil du denkst, der Brodersen, der hat's ja. Ja, du bist doch schwer im Geschäft, Mikey. Du hast es geschafft als einziger von uns. Und weißt du auch warum? Weil ich einen Plan habe. Und weil ich zwei und zwei zusammenzählen kann. Als kleiner Kutterfischer wirst du heute nichts mehr. Ich zahl dir das ja zurück, Mikey. Sobald die Fangquoten besser werden. Mensch, wo lebst du? Die werden nicht mehr besser. Ist nicht mehr wie früher und wird auch nie mehr so. Bitte, Mikey. Das hier ist ein echter Notfall. Da könnte ich die Tausender auch direkt in den Räucherofen werfen. Busch und Söhne ist fertig, Arne. Keiner hier in Lunde wird dir Geld leihen, wenn er noch richtig im Kopf ist. Sag doch sowas nicht. Weiß dein Vater eigentlich Bescheid? Der weiß, dass ich unseren Betrieb niemals aufgeben würde. Hast du jetzt ja schlechte Neuigkeiten für ihn. Seinetwegen, Brodersen. Mach es seinetwegen. Dein Vater und mein Vater, das war doch immer gut. Kapier es oder nicht? Das war gestern. Heute weht ein anderer Wind. Du hast eine Woche. Eine Woche. Keine Sekunde länger. Moin, Ove. Arne, ist was? Du warst nicht beim Training. Da dachte ich, guckst du mal nach ihm? Du siehst ja, was hier los ist, ja? Das Schiff soll Ende des Monats wieder ins Wasser und wir finden einen faulen Spand nach dem anderen. Ich habe gerade wirklich keine Zeit für Fußball. Eigentlich bin ich hier, weil ich dich um einen Gefallen bitten wollte. Lass mal später schnacken, okay? Du musst mir helfen. Ove, ich habe eine Dummheit gemacht. Wieder eine von deinen super Geschäftsideen, oder was? Schlimmer. Ich habe mir Geld geliehen. Und ich kann es nicht zurückzahlen. Du, Arne, das ist gerade wirklich kein günstiger Moment. Und das Problem, ich habe es nicht von der Bank geliehen. Mehr sage ich dazu nicht. Warst du bei so einem zwielichtigen Kredithai oder was? Kann ich nicht sagen. Wenn das die Runde macht. Das hat dir dein Kumpel Fiete eingebrockt, oder? Hilf mir, Uwe. Wie viel Geld? 30.000. Mensch, Arne. Was machst du denn bloß immer für einen Scheiß? Ich könnte für dich arbeiten. Ich könnte dir in der Werkstatt zur Hand gehen. Hör mal zu, Arne. Oder 20.000. 20 würden mich schon retten. 10 kriege ich schon noch woanders zusammen. Bei mir bist du verkehrt, Arne. Ich habe Schulden bei der Bank und bei meinem Schwiegervater bis ans Ende meiner Tage. Wirklich, da ist nichts zu machen. Was einer sagt und was er tatsächlich auf der Bank hat, das ist nicht unbedingt dasselbe. Uwe Timm, Bootsbauer. Hat die kleine Werft für Holzboote hinter der Klappbrücke. Sorgen muss man sich um den nicht machen. Sein Schwiegervater macht groß in Yachtcharter und hat am Flensburger Stadthafen 2 Restaurants. Wieso denn gerade Brodersen? Fällt dir noch jemand von der alten Truppe ein, der so viel Geld hat? Was mit Henning Bog? Der soll locker für 20.000 gut. Nee, den kann ich nicht fragen. Der rennt doch gleich zu meinem Vater damit. Und Jubi? Hier, dein Kumpel von der Feuerwehr. Nee, der hat gerade sein zweites Kind gekriegt. Die kommen selber kaum klar. Uwe Timm! Der sagt, er hat nichts über. Den gehe ich gleich mal besuchen. Was? Nee, lass. Der überlegt sich das nochmal. Das verspreche ich dir. Ich will keinen Ärger, Fiete. Den hast du schon. Moin, Britta. Wo der eine ist, findet sich der andere auch. Arne Busch zu dir willig. So förmlich heute? Britta ist dienstlich hier. Kleinen Ausflug gemacht, Arne. Wieso? Ich habe gerade einen Anruf aus Hamburg gekriegt. Landeskriminalamt, die möchten mit dir reden. Mit mir? Schwere Körperverletzung. Da haben sie einen halb totgeschlagen. Kann nicht sein. Mann. Was ist das denn jetzt? Die meinen jemand anders. Muss ja tüchtig zur Sache gegangen sein. Also, wenn ich mir diesen schönen Bluterguss an deinem Auge so ansehe. Ah, du kennst mich doch, Britta. Ja, du kennst ihn doch, Britta. Ich habe noch nie jemand was getan. Ich habe ganz andere Probleme. Unser Arne duckt sich doch immer als erster weg, wenn's haarig wird. Sag denen das. Das sag ihm man schön selber. Die Herrschaften sind schon auf dem Weg hierher. Das waren die Nachrichten von Antenne Schleswig und hier ist wieder Ihre Wetterfee. Auch heute beginnt der Tag warm und sonnig, aber weil nichts bleibt, wie es ist, fällt im Laufe des Tages der Luftdruck. Es bilden sich gewaltige Cumulonimbus-Wolken, die nichts Gutes verheißen. Und die große Frage wird sein, ob Sie es rechtzeitig vor dem Gewitter noch nach Hause schaffen. Herr Busch? Arne Busch? Jo, hier. Bettina Breuer. Und das hier ist mein Kollege Döring, LKA Hamburg. Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten. Ach, Sie? Ja, Britta, also Frau Andresen vom Revier hier hat schon gesagt, dass Sie kommen. Hat sie das? Am besten kommen Sie an Bord. Vorsicht, ist ein bisschen rutschig. Wir haben einige Fragen an Sie, Herr Busch. Es geht um einen Mann namens Janis Usakovs. Schon mal gehört? Schon, ja. Ach ja? Sie kennen Herrn Usakovs? Kennen ist zu viel Sicht. Herr Usakovs betreibt in Hamburg unter anderem einen Handel für Gebrauchtwagen. Richtig. Wie es aussieht, wurde er Opfer einer Gewalttat. Ist er tot? Er liegt im Koma auf der Intensivstation. Im Koma? Aha. Und was? Wie stehen die Chancen, dass er wieder aufwacht? Was haben Sie mit Usakovs zu tun? Ich? Eigentlich nichts. Am Tag des Vorfalls stand Ihr Auto bis abends um 9 vor seinem Laden. Wir fragen uns, ob Sie zur Erhellung des Tathergangs vielleicht etwas beitragen können. Und natürlich fragen wir uns, wieso ein Fischer von der Schlei einem polizeibekannten Hamburger Kriminellen einen Besuch abstattet. Da rede ich nicht drüber. Ist eine Privatsache. Sehe ich nicht so. Vielleicht habe ich mir ja ein Auto angeguckt. Nach Geschäftsschluss. Wir glauben, Usakovs hat Ihnen Geld geliehen. Das macht er nämlich öfter. Man könnte sagen, das ist eine seiner Hauptbeschäftigungen, neben den Autos. Wie hätte Blutzen bei ihm klönt. Er verlangt horrende Zinsen, aber keine Sicherheit. Dafür ist er bekannt. Und dafür, dass er Schulden mit brutaler Gewalt eintreibt. Zwischen uns war alles bestens. Ist ein Hehl verständigen Kiel, der Herr Usakovs. Was sagt er? Und als ich von ihm weg bin, da ging es ihm noch sehr, sehr gut. Böser Bluterguss, den Sie da haben. In Duhnkorb Henslan. Kann passieren. Besoffen ausgerutscht. Herr Busch. Fragen Sie Fide Jessen. Der kann Ihnen das bestätigen. Der war dabei. Wieso denn überhaupt Koma? Anscheinend wurde er angegriffen. Verstehen könnte man das. Verdammt. Was hast du dem Polizisten erzählt? Dass ich hingefallen bin. Und dass du das bezeugen kannst. Musstest du mich denn unbedingt damit reinziehen? Was soll das denn jetzt heißen, mit reinziehen? Je schneller du die Kohle für den Letten zusammenkriegst, umso besser. Fide, wo warst du eigentlich? Was? Als wir in Hamburg in der Kneipe saßen, da bist du nochmal weggegangen. Hab einen kleinen Besuch gemacht. Annika? Alte Freundin? Ganz alt? Ich dachte mir, statt dir dabei zuzusehen, wie du dich besäufst. Annika, ja? Richte deinen Freund aus. Die Frist läuft. Und ab jetzt sind es 5000 Euro mehr. Überziehungszinsen. Hast du das, Fischkopf? Das ist Wucher. Das sind die Regeln. Steht im Kleingedruckten. Schau nach, wenn du lesen kannst. Sie mieses Arrogantes. Pass auf deine Zunge auf, Fischkopf. Du willst doch sicher nicht, dass deinetwegen jemand zu Schaden kommt. Jemand, der deinem Freund wichtig ist. Ein Mitglied seiner Familie zum Beispiel. Habe ich Ihnen doch gesagt, Arne Busch, das ist nicht Ihr Mann. Sie sollten was essen, bevor Sie wieder nach Hause fahren. Sie kennen ihn gut, den Herrn Busch? Wie man sich eben kennt, wenn man sich andauernd über den Weg läuft. Gleiche Schule, Konfirmandenunterricht, Spielmannszug. Dann haben Sie ja vielleicht eine Idee, was ihn dazu bringt, sich bei einem Hamburger Bandenmitglied Geld zu leihen. Na, Schulden wird er haben. Der Ostseedorsch ist ja quasi der Brotfisch hier gewesen. Bald fischen die hier nur noch 2 Wochen im Jahr. Und den Rest der Zeit müssen sie von Ausfallprämien leben. Welche Bank leiht dem denn noch was? Nicht jeder würde deshalb mit einem Kriminellen Geschäfte machen. Sieht ihm ähnlich, dem Döskopf. Wie soll ich das verstehen? Ich sag mal so, der Junge würde alles tun, um seinen Vater nicht zu enttäuschen. Alles? Dem alten Busch kann man mit sowas wie Klimawandel nicht kommen. Der sieht nur, dass alles in Bach runtergeht, seit sein Sohn den Betrieb übernommen hat. Probieren Sie den Matthias. Ich sag immer, unser Matthias, ne? Das ist das Sushi des Nordens. Und kaum hat ihr Fischbrötchen weg, da fragt sie mich nach dem Hotel Schleiblick und holt ihre Reisetasche aus dem Auto. Die hatten überhaupt nicht vor, gleich wieder zurückzufahren. Verdächtigen die Arne jetzt? Jedenfalls hat sie mich nach ihnen ausgefragt. Fiete, hast du da irgendwo deine Finger drin? Ich? Mann. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht, euch mit solchen finstern Figuren einzulassen? Ich verspreche, ich häng mich da rein, Britta. Wir kriegen das wieder glatt. Schönes Schiff, das Sie da haben. Finden Sie. Na, wenn Sie mich so fragen. Wahrscheinlich wollte ich einfach nett sein. Der Kahn ist über 30 Jahre alt. Aber was sind Alter und Schönheit? Auf die inneren Werte kommt es an. Wer da 800 irgendwo vorkippt, mit dem Seegang allerbest Chlor. Und da buchst du hier. War der immer duller mit dem Wind. Ich bin auf der Suche nach Herrn Jessen. Sie kommen wegen Arnes Fallchen. Justus Döring, LKA. Ahoi. Schon gut. Also, Herr Jessen, Sie haben Herrn Busch bei seinem Ausflug nach Hamburg begleitet? Hewig, Düvelok wird der Kiel tun. Ich fürchte, Sie müssen mit mir Hochdeutsch sprechen. Sturzbetrunken war er. Waren Sie auch bei dem Treffen mit Janis Usakovs dabei? Nee. Warum denn nicht? Arne wundert so. Aha. Also nein. Dann können Sie auch gar nicht wissen, was zwischen den beiden passiert ist. Ist nichts passiert. Sie kennt Arne nicht, der wette sowas überhaupt nicht ins Dann. Der geh mal in die Schule, jemals das Letzte an der Reh. Den musst du eher wie die Hand nehmen. Bitte, Herr Jessen, seien Sie so nett. Arne könnte sowas gar nicht. Der war schon in der Schule immer der Letzte in der Fresskette. Den muss man eher beschützen. Und das Veilchen? Hat auf dem Weg zum Pissen die letzten beiden Stufen übersehen und dann die Hände nicht schnell genug aus den Taschen gekriegt. Heute Morgen im Schleiblick haben meine Kollegin und ich beobachtet, wie Herr Busch die Wirtin angefleht hat, ihm Geld zu leihen. Ja, die Maike. Bei der wird er nichts mehr. Maike Junghans. Ihrer Familie gehört der Schleiblick, das größte Hotel hier am Ort. War immer klar, dass sie das mal übernehmen wird. Als sie noch ein junges Mädel war, ist da mächtig was gelaufen zwischen Arne Busch und ihr. Aber die schöne Maike hat trotzdem nie vergessen, wo sie steht. So als Hotelerbin? Ja, hat's gerade nicht leicht, der Arne. Sie sind auch Fischer. Was ist mit Ihnen? Ich komm klar. Was ist anders? Ist eben immer auch viel Glück dabei. Ach, das interessiert mich jetzt aber. Muss nicht. Ist nicht besonders interessant. Ist Plackerei. Würden Sie mich mal mit rausnehmen? Sie? Eher nicht. Ich nehme mal an, Sie beiden waren in Hamburg, weil Herr Usakov sein Geld zurückhaben wollte. Ich sag da nichts zu. Ein Geldding ist eine eigene, aber der hat das im Griff. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Wir kennen Usakov schon seit einigen Jahren. Ist nicht schön, was der mit Leuten anstellt, über die er sich geärgert hat. Nee, bestimmt nicht schön. Kommt natürlich drauf an, ob er sie beseitigen oder ob er ihnen nur wehtun will. Sollte ihr Freund also doch in die Sache verwickelt sein? Ist er nicht. Vielleicht hat er ja gehofft, dass er seinen Gläubiger durch Gewalt los wird. Aber Leute wie Usakovs arbeiten nicht alleine. Sagen Sie Ihrem Freund, er soll eine Aussage machen. Dann können wir ihn vielleicht schützen. Herr Usakovs, was machen Sie denn hier? Sie kriegen Ihr Geld, ich schwör's. Ich bin bei deinen Eltern gewesen. Dein Vater wollte mit mir über dich sprechen. Er ist enttäuscht von dir, Arne. Wir beide sind sehr enttäuscht. Wir fragen uns, warum du es nicht hinkriegst. Aber ich schaff das. Ihr werdet es alle sehen. Irgendwie schaffe ich das. Du bist ein Versager, Arne. Das warst du schon, als du Maike Junghans beim Schützenfest zu deiner Königin machen wolltest und daneben geschossen hast. Besser, du bist tot. Finde deinen Vater auch. Und hier ist Antenne Schleswig mit dem Wetter. Der Sommer macht eine Pause. Tief Hubert beschert uns heute einen deprimierend trüben Tag. Alles, was sie anpacken, kommt ihnen doppelt schwer und sinnlos vor. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei satten 97%. Es kommt zu Nieselregen und stellenweise eingeschränkter Sicht. Aber auch das geht irgendwann vorbei. So, guck mal hier. Anhängerkupplung, ganz neue Winterreifen, letztes Jahr erst den Zahnriemen erneuert. Ein Auto, das die Straße liebt. 7.000 Freundschaftspreis. Im Ernst jetzt? Der ist doch noch nicht mal die Hälfte wert. Ja, und noch mal ein Satz Winterreifen dazu. Da halt die Karre, Arne. Pass auf, mein PC, der ist neu. Was ist mit dem neuen Computer für dein Büro, Charlie? Was da rumsteht, das ist doch traurig. Was sollen deine Gäste denken? Hör auf, das ist peinlich. Dann leih mir das Geld doch einfach. Das trifft doch keinen armen Mann. Dein Campingplatz ist das ganze Jahr über rappelvoll. Ist wirklich in Ordnung, Arne. Aber Geschäfte mache ich nicht mit dir. Ich hab dir doch heute Morgen schon gesagt, dass ich nicht kann. Du könntest schon, aber du willst nicht. Du hast recht. Ich will nicht. Maike, wir haben uns doch mal sehr gemocht. Weißt du noch? Du und ich? Ich mach dich immer noch. Aber deswegen werde ich deinetwegen keine Dummheit machen. Wenigstens 5.000, Maike. Wovon willst du das zurückzahlen? 3.000. Maike, ich bitte dich, leih mir nur 3.000. Ich würde nicht fragen, wenn das nicht ein wirklicher Notfall wäre. Ist was mit deinem Vater? Nee, es geht um mich. Es kann sein, dass Lass jemand mich... Lass bloß nicht hören, dass du betteln gehst, du. Ja, dann nächstes Morgen im Kopf, der junge Bursch. Mein ewig Pläne. Brenn ihm sofort das Wasser vorher. Am besten, er nimmt die Abwrackprämie und geht weg von hier. Wir waren nie verlobt. Auch wenn Arne immer was anderes erzählt. Wenn er Fisch räuchert, schmeckt es nach einem Kabelbrand. Wenn er einen Matjesstand aufzieht, kippt ihm die Kühlung weg. Wenn er Touristen zum Angeln mit rausnimmt, kotzen die ihm das ganze Deck voll. Keine Ahnung, wozu der Junge gut ist. Ich hab das versucht. Bei anderen hat's doch auch funktioniert. Er und ich, das wäre nie was geworden. Ich frage mich, wie er überhaupt drauf kommt. Ich brauche einen Mann, den ich ernst nehmen kann. Für den Ollen tut mir das leid. Jetzt geht bei denen also auch das Licht aus. Wir ziehen dich aus dem Verkehr. Glaub mir, es ist besser so. Was muss er tun, damit du es dir anders überlegst? Schickt Arne jetzt dich vor, die feige Socke? Er hat es dir sicher nicht erzählt. Aber es sind ihm da ein paar üble Typen auf dem Fersen. Was hat das mit mir zu tun? Nur weil wir zusammen zur Schule gegangen sind? Du hast nicht zugehört, oder? Sie bringen ihn um, wenn er nicht zahlt. Wie kann man nur so ein Idiot sein? Sag einfach, was du haben willst, Brodersen. Na gut. Ich will das Grundstück seiner Eltern. Da wohnt die Familie seit 50 Jahren. Da hat schon der alte Henry Busch gewohnt. Ich weiß. Noch viel lieber als in Matjes möchte Brodersen in Immobilien machen. In Olpenlitz drüben hat er schon zwei Ferienhäuser. Und eines in Wackerballig. Da zahlen ihm Touristen viel Geld für, um auf windigen Terrassen vor bombastischen Kugelgrills zu sitzen. Oh, wer es mag? Du weißt genau, dass Arne das niemals tun wird. Vielleicht sollte ich mal direkt mit seinem Vater sprechen. Das vergisst du am besten gleich wieder. Dein Arne ist ein Untergeher. Top oder Flop-Fiete, dazwischen gibt's nichts. Wir beide haben das begriffen, er nicht. Also lass ihn untergehen. Und seh zu, dass er dich nicht mit runterzieht. Du bist so ein Arschloch, Brodersen. Das sagt dir der Richtige. Weiß dein Freund Arne eigentlich, was du so treibst? Fischers Fritz fängt frische Fische. Die Hamburger Polizisten wollen mein Auto auf Spuren untersuchen lassen. Die glauben doch wirklich, dass ich das war mit dem Letten. Es muss ja keine Absicht gewesen sein. Was? Ja, von dem, der das gemacht hat, meine ich. Ja, aber ich war das nicht, verdammt. Weiß ich doch. Weil nämlich, als wir... Sieht nicht gut aus für mich, oder? Wir sollten in jedem Fall die Augen offen halten. Usakovs hat gesagt, ich habe eine Woche. Weißt du, ob sich einer wie der Lette an Fristen hält? Du meinst, seine Leute sind vielleicht schon hier? Sind dir irgendwelche komischen Typen aufgefallen? Hast du das Gefühl, dass dich jemand verfolgt? Ich gehe nochmal zu Brodersen. Er ist meine einzige Chance. Diesmal werde ich die richtigen Worte finden. Er wird begreifen, dass das wirklich ein sehr spezieller Fall ist, wo man einem Menschen seine Hilfe nicht verweigern darf. Und dann kann der Lette seine Schläger zu Hause lassen. Natürlich schaue ich mir die Leute genauer an. Und? Naja, da war so ein Glatzkopf vorhin vom Dolce Vita. Mit Piercings in der Augenbraue und einer verspiegelten Sonnenbrille. War er alleine? 10 Minuten später hat sich so ein 100-Kilo-Mann ganz in Schwarz im Schaufenster vom Optiker die Haare gekämmt. Ja und? Nichts und. Weiß ich denn, wie die aussehen? Wirklich, du würdest echt ein gutes Werk tun, Mikey. Lass mich nicht hängen. Schon wegen der alten Zeiten. Bitte, Mikey, erinnere dich. Du warst doch verrückt nach meiner Schwester. Und ich hab dich jeden Tag bei ihr schön gequatscht. Wäre Hannes nicht dazwischen gegrätscht, wären wir eine Familie jetzt. Halt, hör zu, Mikey. Mike, nur einen Moment noch. Ja schon, das weiß ich doch. Das weiß ich ja. Aber du bist meine letzte Hoffnung. Und was war mit dem Unfall damals, Als du meinen Passat besoffen zu Schrott gefahren hast, wer hat da den Kopf hingehalten? Und wer hat dann die Versicherung gezahlt, Mikey? Hä? Wer war das? Ich war das. Dein alter Kumpel Arne ist das gewesen. Und jetzt... Nein, warte, Mike. Brodersen, bitte. Du schuldest mir was, Brodersen. Ich hab was gut bei dir. Schalt das Ding ab, Obi. Ich muss mit dir reden. Ich mag dich nicht, Fide, und ich rede auch nicht mit dir. Geht nicht um mich, geht um Arne. Ey, wenn du wegen Geld kommst, ne? Sag mir einen Grund, warum du ihn ins offene Messer laufen lässt. Immer gleich so dramatisch, Jessen. Er hat dir erzählt, dass er schwer in der Klemme sitzt und du lässt ihn abblitzen. Es ging hier nicht um Hunderter, ne? Der wollte 30.000. Dann gib ihm die 30.000. Sag mal, spinnst du jetzt völlig? Arne ist dein Freund oder etwa nicht? Er hat dir den Arsch gerettet, als nach dem großen Sturm dein halbes Dach weg war. Ja, und wenn ich das Geld nicht hab? Was denn? Bei all den Steuern, die du sparst, muss das doch wohl drin sein. Oder meinst du, ich weiß nicht, dass du in deiner kleinen Werft gerne mal einen Auftrag schwarz abwickelst? Willst du das jetzt dem Finanzamt erzählen, oder was? Du, warum eigentlich nicht? Ja, das bringst du glatt fertig, ne? Weißt du was, Jessen? Verpiss dich. Bevor ich mir das anders überlege und dich bei der Polizei anzeige, weil du hier durch die Gegend läufst und Leute zu erpressen versuchst. Diese beiden Typen im hautengen Anzug mit einem Stöpsel im Ohr. Kein Mensch läuft hier so rum. Also bin ich denen hinterher. Und plötzlich stoppen die und stellen sich in die Schlange vor der Eisdiele. So, und jetzt frage ich dich, Fiete, wenn du hergekommen wärst, um jemanden umzubringen, würdest du da vorher noch ein Eis essen? Sie hören Antenne Schleswig und hier ist die Wetterfee. Guten Morgen. Die Sonne ist endgültig hinter dunklen Wolkenmassen verborgen. Dafür hat Tief Hubert ordentlich Wind mitgebracht. Stärke 7 bis 8, vielleicht auch mehr. In jedem Fall sieht es nicht gut aus. Also Nerven behalten und nicht so nah am Wasser spielen. Wenn es jetzt reinweht, könnte es sein, dass Sie erst in Dänemark wieder Land ziehen. Moin. Sie sind die Hamburger Kommissarin. Ja, stimmt. Und gerade im Moment bin ich auf der Suche nach meinem Kollegen. Fiete Jessen ist heute Morgen mit ihm rausgefahren. Ach, Sie haben ihn gesehen? 1,80, schlank, dunkle Haare? Hat sich alles haarklein auf dem Kutter erklären lassen. Das ist er ganz sicher. Normalerweise lässt der Jessen keine Fremden an Bord. Ja, das kann er, mein Kollege. Er kriegt die Leute meistens dahin, wo er sie haben will. Dann hoffen wir mal, dass er auch heil wieder zurückkommt. Wie meinen Sie das denn? Wird höchste Zeit, dass wir zwei uns mal unterhalten. Sven König, Fischereiaufsicht. Ich habe mich immer gefragt, wann Sie kommen. Sven König, genannt König Sven, ist als Fischmeister sowas wie der Sheriff hier, denkt er jedenfalls. Früher war er selber Fischer. Und dann hat er die Seiten gewechselt. Fangmenge, Größe der Fische, Logbucheinträge. König Sven überwacht seine ehemaligen Kollegen, ob sie sich an die Verordnung halten. Und er tut das richtig gerne. Wenn es nach ihm ginge, würde ein Kopfgeld ausgesetzt. Auf jeden, der einen Dorsch zu viel aus dem Wasser holt. Kaffee gibt's nicht, nur selten. Gut, dann mache ich das jetzt mal ganz offiziell. Bettina Breuer, LKA Hamburg. Weiß ich. Sie ermitteln wegen dem Überfall auf einen Autohändler. Ja, also, ob das ein Überfall war, das ist noch gar nicht klar. Wir sind hier, weil eine Spur vom Opfer zu jemandem hier aus Lunde führt. Arne Busch, aber der ist das nicht gewesen. Der andere, sein Kumpel Fiete, der ist das Gift in der Suppe. Ach, und das wissen Sie so genau? Ich weiß noch ganz andere Dinge. Ich kenne die Leute hier besser als die sich selber. Sie machen mich neugierig, Herr König. Erzählen Sie doch mal. Vor allem möchte ich Sie warnen, Frau Breuer. Vorfalls Herft hat's beim letzten großen Oststurm den ganzen Strand weggewaschen. Als die Leute dort morgens auf dem Deich sind, lagen statt des schönen Feinsands nur noch ein paar dicke Kiesel auf dem Schlick. Die Natur verändert sich. Das Wasser wird wärmer und die Stürme nehmen zu. Alles klar, Meister? Alles klar. Nur der Magen. Rumort ein bisschen. Die Wellen sind doch erstaunlich ruppig. Sag ich ja. Und Sie sind sicher, dass das Schiff das aushält? Das Schiff schon. Passen Sie auf, dass Sie in die richtige Richtung kotzen. Immer schön mit dem Wind, ne? Ja, ich denke nicht, dass ich da... Seine Leutseligkeit ist Tarnung, glauben Sie mir. In Wirklichkeit lebt er Jessen wie ein Gesetzloser. Hält sich als einziger hier nicht an Schontage und Quote und verkauft seinen schwarz gefangenen Fisch unter der Hand an Restaurants. Aber solange ich diesen Job mache, holt hier niemand mehr raus, als er darf. Ich werde alles dran setzen, dass Fiete Jessen seine Fanglizenz verliert. Warum stoppen wir? Wir sind da. Jetzt holen wir das Stellnetz ein, pulen die Fische aus den Maschen und dann bringen wir das Netz wieder aus. Oh. Festhalten. Ja, ja. Nicht, dass sie noch über Bord kommt. Oh, das sind ja doch eine ganze Menge Fische. Na klar. Soll ja Leute geben, die den ganzen Verbotsscheiß für komplett übertrieben halten. Ich meine, erst ging's nur um Hering und Dorsch. Jetzt gibt's Schonzeiten für die Enten und die Stellnetze müssen kürzen wegen der Schweinswale. Und wir können zusehen, wie wir das alles überleben. Hm. An manchen Tagen bin ich echt froh, dass mir keiner von diesen Regelfuzzis unter die Nase kommt. Sonst wüsste ich echt nicht. Na, es wird auch nichts ändern, oder? Das ist schon klar. Schau mal, der Butt hier. Wurde im Netz von Krebsen angeknabbert und die gibt's in diesen Mengen auch erst, seit wir keine richtigen Winter mehr haben. Und über sowas redet kein Mensch. Ist kein schöner Anblick. Ganz genau. Kannst du gar nicht verkaufen. Nee. Ich hab den ständig auf dem Radar, den Bruder. Nach Sönderbock rüber sind es nicht mal 20 Seemeilen. Denken Sie, der fährt da bloß zu Besuch hin? Ich sage nur, kleiner Grenzverkehr. Alkohol hin, Zigaretten her. Sie wollen sagen, Jessen schmuggelt? Haben Sie schon mit den Kollegen über Ihren Verdacht gesprochen? Noch kann ich's nicht beweisen. Als ich ihn zur Rede gestellt habe, ist er mit Fäusten auf mich los. Seitdem nehme ich immer einen Kollegen von der WAPO mit, falls der Hund mir plötzlich an die Gurgel geht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Fisch wirklich mag. Come on, Kommissar. Ich denke, ihr habt jeden Tag mit Leichen zu tun. Was sind ein paar zappelnde Fische dagegen? Es ist nicht der Geruch, mein Magen. Dieses entsetzliche Geschaukel. Und ich sag noch, lassen Sie es sein. Das wird ein strammes Wetter heute. Hm. Aber nein. Ich war neugierig. Ist doch bloß Fisch. Nein, nicht Fisch. Ich war neugierig auf Sie. Ich wollte Sie etwas besser kennenlernen. Geben Sie mir mal das Messer da. Wo? Achter Sie. Ja. Hier, da. Ah, ah. Hier. Es gibt neue Erkenntnisse. Wir haben Spuren von Usakovs Blut gefunden. Und jetzt raten Sie mal, wo. Jeder weiß, dass Fiete eine kurze Lunte hat, aber der meint das nie so. Der glaubt, er ist Störtebeker. Das ist ein Gruß, die Stiefel. Nur als er König Sven eine gescheuert hat, da hat er das genau so gemeint. Der Zankteufel hat ihn auf dem Kieker, seit er hier Fischmeister ist. Skoll. Was denn nun mit ihren Kollegen? Ja, die sind immer noch nicht zurück. Es bläst die Möwen durch die Luft wie Flocken. Da ist doch kein Wetter mehr, um draußen rumzuschippern. Geh, tu das locker. Aber ob das den Kollegen gut tut? Hoffentlich ist nichts passiert. Das würden wir wissen. Wir nehmen noch mal einen Lütten, ne? Zur Entspannung. Frische Fische, frisch Fisch, was Fritz? Oh, Mensch, wird doch. Jetzt sie. Ich jetzt? Ja. Pass auf. Der fiese friesische Fliesenleger fließt mit fiesen friesischen Fliesenkleber. Streber. Oh, ist geil. So, hier ist die Version für Fortgeschrittene. Fischers frisch frisierter Fritz frisst friesische frisch frittierte Frischfisch-Frikadellen. Wow. 60 tschechische Chemiker checken rechnerisch-technische Schemata. Döring, Das ist ja toll. Wie schön, Sie zu sehen. Oh, mein lieber Döring. Ich habe eine kleine Ausfahrt gemacht. Knut, bring noch mal einen Doppelten. Der Hamburger braucht was Starkes jetzt, ne? Sie sind am Leben. Sie sind gesund. Mhm. Sind Sie doch, oder? Selbstverständlich. Mir geht es ausgezeichnet. Ich kann das nur empfehlen. Es war ausgesprochen interessant. Hier ist die Wetterfee von Antenne Schleswig. Schönen guten Morgen. Der Weltuntergang wurde bis auf Weiteres verschoben. Wir hoffen alle auf einen gnädigen, undramatischen Tag mit milden Temperaturen und mäßigem Wind aus Südwest. Also nutzen Sie die Zeit und tun Sie, was immer Sie tun müssen. Denn die Großwetterlage ist nach wie vor labil. Heftige Wetterumschwünge sind jederzeit möglich. Und es ist immer besser, wenn man den Tatsachen ins Auge sieht. Wo ist Britta? Nicht hier. Ich dachte, weil... Wir haben sie aufs Revier bestellen lassen. Hat Ihnen Fiete, also Herr Jessen, nicht erzählt, woher ich das blaue Auge... Die Lügen Ihres Freundes interessieren hier nicht, Herr Busch. Mein Kollege will damit sagen, dass unsere Fragen an Sie sich geändert haben. Die Zeit der Ausflüchte ist vorbei. Aber Döring, das wird Herrn Busch doch auch klar sein. Na, dann ist ihm hoffentlich auch klar, dass er noch genau eine Chance hat, und zwar jetzt. Also, wir hören. Herr Jessen hat doch mit Ihnen gesprochen. Worüber denn gesprochen? Er versucht es immer wieder. Verdammt nochmal, wovon reden Sie beide eigentlich? Jetzt hören Sie auf mit dieser albernen Show! Sie sind so hart mit ihm, Döring. Vielleicht hat er ja wirklich keine Ahnung. Die Laborergebnisse. Hat Ihr Freund Fiete Ihnen ja nichts gesagt? Wir haben Spuren von Usakovs Blut in Ihrem Auto gefunden. Sie waren bei ihm und Sie und Ihr Kumpel Jessen haben ihn auch zusammengeschlagen. Sie hören das zum ersten Mal, habe ich recht. Ich muss mich entschuldigen. Wir dachten, wo Sie beide doch so eng miteinander sind. Beten Sie, dass Usakovs am Leben bleibt. Sonst war's das für Sie. In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt können Ihnen die Fangquoten egal sein. Das wäre jetzt ein bisschen gemein. Aber in dieser Situation wäre es tatsächlich besser, Sie würden Ihren Widerstand aufgeben und mit uns kooperieren, Herr Busch. Was ist denn nun wirklich an dem Abend bei Usakovs passiert? Ich hatte mir Geld geliehen von ihm. Okay. Warum haben Sie das denn bei unserem ersten Gespräch nicht zugeben wollen? Das wäre mir unangenehm. Usakovs und ich haben darüber gesprochen, dann bin ich gegangen und ja, so war das. Es hat keinen Sinn, Chefin. So kommen wir nicht weiter. Ja, aber vielleicht hat unser Herr Busch ja gar nicht zugeschlagen. Dann wird er als Mittäter angeklagt. Ja, aber vielleicht hat er überhaupt nichts damit zu tun. Sollte das tatsächlich der Fall sein? Dann wäre er raus. Also, Herr Busch, denken Sie nach. Wie war das an dem Abend? Wann wolltest du mir das erzählen, Arschloch? Sag mir das mal! Wann wolltest du mir sagen? Arne, alter Freund, ich habe übrigens neulich diesen lettischen Bandenchef, dem du Geld schuldest, in deinem Namen zu Brei geschlagen. Sollte eine Überraschung für dich werden. Wann wolltest du mir sagen, dass du das warst? Wenn du dich über meine Leiche beugst, oder wann? Ich wollte nicht, dass du dich aufregst. Ich dachte, ich krieg das geregelt. Deine alte Freundin Annika, ja? Ich kapier das nicht, echt. Du hast mich komplett verarscht, Fide Jessen. Hast mich die ganze Zeit wie so ein Irren rumrennen und die Leute anbetteln lassen. Obwohl du genau wusstest, das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist komplett egal, ob der Idiot jetzt noch seinen Kredit zurückzahlt. Weil umbringen werden die ihn ja sowieso. Hör mal, das stimmt so nicht. Ich habe versucht, dir zu helfen. Ich war deswegen sogar noch mal bei Brodersen. Oh, sogar bei Brodersen warst du meinetwegen noch mal. Toll! Mann, wer hat dir eigentlich gesagt, dass du dich einmischen sollst, Arschloch? Ich hab doch gesehen, dass du das alleine nicht hinkriegst. Und ich hab an das Gesicht deines kranken Vaters gedacht, wenn du ihm sagen musst, dass ihr am Ende seid. Was hast du mit dem Letten angestellt? Ich bin echt froh, dass wir darüber sprechen. Du glaubst nicht, wie mies ich mich die ganze Zeit gefühlt habe. Fide, was hast du getan? Pass auf deine Zunge auf, Fischkopf. Du willst doch sicher nicht, dass jemand deinetwegen zu Schaden kommt. Jemand, der deinem Freund wichtig ist. Ein Mitglied seiner Familie zum Beispiel. Du willst mir drohen? Jetzt reicht's mir aber. Jetzt sag ich dir mal, wie das hier läuft, du Verbrecher. Mein Freund zahlt seine Schulden, wie es abgemacht ist. Aber du verlängerst die Frist um, sagen wir, 4 Wochen. Ist das jetzt klar soweit? Nimm deine Flossen weg. Lass mich los, augenblicklich. Ich frage dich, ob du das verstanden hast. Und dann hat er plötzlich ein Messer in der Hand. Ich habe Mordschrecken gekriegt und habe schon vor mir gesehen, wie der mir das Ding in den Bauch rammt. Und dann habe ich meine verpasst, quasi im Reflex. Irgendwie muss ich mächtig gut in Form gewesen sein. Denn er ist zu Boden gegangen wie ein nasser Sack und hat sich nicht mehr gemuckst. Hat er geblutet? Keine Ahnung. Hat er sich verletzt irgendwo? Ist er vielleicht mit dem Kopf irgendwo gegengeknallt? Hab nie nachgesehen. Ich bin schnell weg. Wahrscheinlich dachte ich... Was? Mann, Arne. Wir kennen uns, seit wir als kleine Pixel zusammen auf dem Zaun in der Baumannsscheune gesessen und Popel gegessen haben. Wir zwei sind Brüder. Ich will wissen, was du gedacht hast. Keine Ahnung. Vielleicht dachte ich ja, wenn er hin ist, umso besser. Sie werden dich vor Gericht stellen. Vielleicht stirbt er jetzt. Ich wollte doch nichts Böses. Das willst du nie. Moin. Was gibt's denn? Schlechte Nachrichten. Fide Jessen, ich muss dich vorläufig festnehmen. Warst du das, Arne? Sven König ist tot. Seine Leiche wurde heute Morgen am Pfeiler der Schleibrücke entdeckt. Hast du den jetzt auch noch auf dem Gewissen? Wen denn noch? Also, dieser Typ in Hamburg ist jedenfalls wieder aufgewacht. Gib mir eine Stunde, Britta. Ich kann jetzt nicht mit. Wird mal nicht schwierig, Fide. Ist so schon blöd genug. Du musst dich verstecken, Arne. Britta, bitte. Lass mich das regeln. Kann ich drauf verzichten. Nimm ihn mit, Britta. Solange die mich nicht finden, werden sie sich an ihn halten. Kommst du jetzt oder muss ich dich abführen lassen? Sie haben den König heute Morgen aus der Schlei gefischt. Dem hat wohl jemand eine übergezogen und dann ist er ertrunken. Muss gestern Abend irgendwann gewesen sein. Das darf ich dir eigentlich alles gar nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du ein vernünftiges Alibi hast für die Zeit von, sagen wir mal, abends 8 bis um 2. Denn für die Hamburger bist du natürlich ein Hauptverdächtiger. Alle wissen, dass der König dich gereizt hat bis aufs Blut. Das ist ein starkes Motiv, also rede ein bisschen was Nettes über ihn, wenn sie dich nach ihm fragen, ja? Und versuch einmal im Leben so zu tun, als ob du über den Ding stehst. Ronny, Vito, seht mir an, Jungs. Dieser Scheißverband. Diese Scheißschmerzen. Ich bin fast krepiert. Sie haben mir die Haare abrasiert wie einem Sträfling. Ich kann nicht essen, ich kann nicht bissen. Ronny, Vito. Ich frage euch, darf jemand das mit Janis Usagovs machen? Geht hin zu diesem Scheißkerl und macht ihm klar, was er mir angetan hat und bringt ihm meine Antwort und sorgt dafür, dass er sie versteht. Wirklich versteht. Ich bünd. Vater hätte ich hinlegt. Wo bist du uns hier nochmal an? Wie geht's euch denn? Ich hab kein gute Nacht. Ihm tut alles weh. Ja, und du? Wie geht's dir? Ich? Anne, was ist passiert? Wir sind gute Leute, Vater und du. Ihr habt das alles jemals allerbest füreinander kriegen. Hab ich Juni nicht secht? Jungs, so wie Lütten warst du mir unheimlich. Hef bloß just so dacht. Eins nackt den hehlen Dach so fehlt um Tüch. Und denn ist dat ob mal to Lord. Sech, Vater. Nee, Lordmann. Sech einfach nix. Ein Bier und eine Frikadelle. Mensch, Fiete. Haben die dich laufen lassen? Wir haben schon gedacht, dass die Hamburger dich vielleicht gleich an den Hafenkran hängen. Ich hab ein Alibi, falls das jemand wissen will. War ein alter Sticker, unser König Sven, aber so ein Ende. Pff, das hat keiner verdient. Hängt am Brückenpfeiler wie ein toter Schweinswal. Das wird nichts mit deinem Bier. Wir zwei haben was vor. Du schon wieder. Sie haben mich gehen lassen. Ich hab mit Königs Tod nichts zu tun. Weiß ich doch. Ich verstehe gar nicht, wie man sowas überhaupt glauben kann. Glaubt hier auch niemand. Stimmt doch, oder? Arne hat mich angerufen. Auf der Skorpion muss jemand mächtig zugange gewesen sein. Die Tür zum Führerstand ist aufgebrochen, Navi und Funkgerät rausgerupft. Alle Schubladen offen und es stinkt nach Benzin. Usakovs Schläger. Die wollten sein Schiff abfackeln. Aber sind anscheinend gestört worden. Auf dem Deck hat Arne Sven Königs Mütze gefunden. Wie ich den kenne, hat der König die Kerle gleich mal zur Rede gestellt. Und da haben die ihn über Bord gehen lassen. Ich bin gleich hin zu Arne. Aber sein Schiff liegt nicht mehr am Pier. Wir müssen ihn finden, Fiete. Die Skorpion war alles, was er noch hatte. Und jetzt ist auch die nur noch Schrott. Was, wenn er sich was antut? Arne tut sich nichts an. Die haben ihn geholt. So sieht's aus. Wie oft noch? Ich fahr allein. Ich kann nicht mehr. Hilfe! Holt mich raus. Bitte. An alle Seefunkstellen, hier spricht die Marlene, Delta Kilo 3659. Marlene an alle. Aufgrund eines familiären Notfalls bitten wir Ausschau zu halten nach dem Fischkutter Skorpion und uns die aktuelle Position durchzugeben. Letzte Position war die Ansteuerungstonne Schlei. Hier spricht Fiete Jessen von der Marlene. Mein Kumpel Arne ist da draußen mit seinem Kutter Baujahr 73 und der kaputten Funke unterwegs. Sag mir doch bitte mal, wo der jetzt steht. Danke und over. Alles klar. Geht in Ordnung, Marlene. Bitte. Hier. Bitte kommt. Du kommst. Leute, Scheiße! Marlene, ruft die Marlene! Die Marlene hört? Wir sind auf der Position 54 Grad, 43 Minuten, 51,47 Sekunden Nord, 10 Grad, 10 Minuten, 5,484 Sekunden Ost. Und haben die Skorpion ca. eine Viertelseemeile quer ab Richtung Erö gesichtet. Ist uns aufgefallen, weil das Schiff im Kreis fährt. Die Marlene dankt. Hoffentlich nichts Ernstes. Nee, alles im Griff, danke, Kathrine. Over und out. Alles Gute, over und tschüss. Na dann mal los. Wir müssen die Hamburger verständigen. Keine Zeit. Hierher! Bitte, bitte, bitte, Schmeiß die Boje runter! Der zweite Mann heißt... Jessen! Bitte! Bitte, Jessen! Bitte! Aufhören! Er trinkt ja. Wir holen dich raus, Arne. Halte durch, Mensch. Hier spricht die Wasserschutzpolizei. Stoppen Sie die Maschine, Skorpion, und drehen Sie bei. Unsere Beamten kommen an Bord. Ronald Pakulat, vorbestraft wegen Fahrerflucht, gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Waffenbesitzes. Vito Dogan, Erpressung, Meineid, Freiheitsberaubung. Was haben Sie sich dabei gedacht? Die hätten Arne ersaufen lassen. Die beiden waren bewaffnet. Sie haben mehr Glück gehabt als Verstand. Wenn Frau Andresen nicht vorher die Kollegen von der Wasserschutzpolizei verständigt hätte, trieben Sie jetzt beide tot in der Ostsee und würden aufgedunsen an irgendeinem Strand angespült. Döring, bitte. Da hat sie ja alles richtig gemacht, die Frau Andresen. Sehe ich nicht so. Gefahr im Verzug, Herr Hauptkommissar. Ich hatte praktisch keine Wahl. Wenn ein Freund in Not ist, denkt man nicht groß nach. Und ist ja auch gut gegangen. Aber jetzt kehrt ihr wieder Ruhe ein. So einfach ist das leider nicht. Also wir reden hier von organisierter Kriminalität. Für jeden Kopf, den man dieser Hydra abhackt, wachsen im Ungeheuer zwei neue. Was meinst du damit, Britta? Ronny Pakulat und Vito Dogan sind vielleicht für eine Weile aus dem Verkehr gezogen, aber sie sind nicht wichtig. Es gibt ein Dutzend andere, die ihren Job übernehmen können. Typen wie Usakovs, die vergessen nicht. Und hier ist die Wetterfee von Antenne Schleswig. Einen wunderschönen guten Morgen. Wolkenloser Himmel, Sonnenschein bis zum Abend. Das wird für uns alle ein fantastischer Tag. Fischers Fritz von Sabine Stein. Die Rollen und ihre Darsteller: Bettina Breuer, Sandra Borgmann. Justus Döring, Matthias Buntschuh. Arne Busch, Thomas Niehaus. Fiete Jessen, Ole Lagerbusch. Britta Andresen, Annika Martens. Janis Usakovs, Piotr Olev. In weiteren Rollen: Ulrich Benk, Till Huster, Caroline Junghans, Peter Kämpfe, Julia Kemp, Stefan Leonard, Maike Meiners, Robin Sondermann, Anton Plewa. Komposition: Sabine Wortmann. Technische Realisation: Alisa Wisotzki und Katja Zeidler. Regieassistenz: Simon Hastreiter. Regie: Andrea Ghetto. Dramaturgie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021 für den ARD-Radio-Tatort.